Mir geht es gut. Kinderhörspiel von Gabriele Herzog. Einen schönen guten Morgen allerseits. Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr fiebert drauf, dass wir mit dem Unterricht beginnen. Bevor wir aber richtig loslegen, will ich euch einen neuen Mitschüler vorstellen. Seinen Namen wird er uns gleich selbst verraten. Hermann Hansen. Auch wenn es schwerfällt, versuch's ein bisschen lauter. Hermann Hansen. Hermann Hansen. Hermann, kann man das von Hugo als Vater? Hermann, setz dich bitte da drüben hin. Hermann, das ist voll daneben. Sven, was wolltest du uns mit deiner Bemerkung mitteilen? Wer oder was ist voll daneben? Ich meine, wenn man Hermann heißt, ist die Sache doch schon voll klar. Ist doch klar. Von nichts die Ahnung. Von dem, was so läuft hier. Und du hast Ahnung von dem, was so läuft? Na, Logo. Logo und Hermann hat keine Ahnung, meinst du? 100 pro. Hm. Sieht man doch. Aber ihr habt doch noch kein Wort miteinander gesprochen. Muss ich auch nicht. Werden wir nicht. Nun macht doch nicht gleich auf Konfrontation. Passt auf, ihr werdet euch schon noch vertragen. Liebe Mama, mir geht es gut. Viel wichtiger aber ist, dass es dir gut geht. Fühlst du dich denn wohl in deinem Sanatorium? Hast du noch große Schmerzen? Oder wird es langsam besser? Ich habe es hier ganz prima getroffen. Die Schule ist gleich neben dem Internat und das liegt direkt am Meer. Wir sind zu dritt in einem Zimmer und von meinem Zimmer aus kann ich hören, wie die Wellen auf den Strand brausen. Immer und immer wieder, Tag und Nacht. Manchmal sind in der Ferne Schiffe zu sehen. Die sind sehr groß, obwohl sie von hier aus wie Spielzeugschiffe wirken. Aber die fahren ja auch direkt am Horizont. Entschuldigung. Kannst du mir sagen, wo man hier was zu trinken bekommen kann? Quatsch mal doch nicht dem hier von der Seite an. Bin doch kein Auskunftsbüro. Entschuldige. Verpiss dich, du Hörni. Verpiss dich, Mann. Was habe ich euch denn getan? Komm, ich zeig dir, wo du was trinken kannst. Danke. Ist ganz nett von dir, aber... Was heißt aber? Ich muss es dir ja nicht zeigen. Entschuldige. Ich bin der Hermann. Und wie heißt du? Heike. Guck mal, der Hörni gibt sich mit Weibern ab. Oh, Händchen halten mit Heike. Typisch Heike mal wieder. Gott, mach dir nichts draus. Die denken, sie sind besonders cool. Dabei sind die einfach nur blöd. Selber blöd. Auf welchem Internat warst denn du bis jetzt? Gar nicht. Ganz normal in der Schule. Aber meine Mutter kam ins Krankenhaus. Oh. Naja, und jetzt ist sie im Sanatorium. Und so bin ich eben hier. Gibt Schlimmeres. Ja, ja. Aber du darfst dir hier nichts gefallen lassen. Von Sven und Chrissy schon gar nicht. Sind die hier die Kings? Denken sie. Dabei sind sie die Blödheit in Person. Aber die meisten machen trotzdem, was die beiden wollen. Du auch? Ich? Ich mache immer nur, was ich will. Ich wohne mit Sven und Chrissy in einem Zimmer. Und nun hast du Schiss, stimmt's? Ach. Angst darfst du denen nicht zeigen. Wenn du Angst hast, wird das nur noch schlimmer. Hm. Hier, da steht Milch. Teesaft sät das. Man muss sich nur bedienen. Danke. Hey, Hermann! Hat dir schon mal jemand gesagt, wie scheiße du aussiehst? Tut mir aber leid, mit dem Becher. Was wollt ihr eigentlich von mir? Guck dich doch mal an, Stricksachen von Oma, was? An deiner Stelle würde ich mich nicht mal auf die Straße trauen, ey, ehrlich, mit so einem Klamotten. Ich trau mich. Guck ihn mal an. Liebe Mama, hier noch ein kleiner Nachtrag zu meinem Brief. Was hier am allerschönsten ist, darüber habe ich dir noch gar nichts erzählt. Am allerschönsten ist, dass ich schon einen richtigen Freund gefunden habe. Stell dir das mal vor, wir wohnen in einem Zimmer. Er heißt Walter. Hat auch so einen altmodischen Namen wie ich. Hey, Hörni, mach die Biege. Warum? Du störst. Aber es ist auch mein Zimmer. Geh doch zu den Weibern auf die Bude und hol dich da aus. Was habe ich euch eigentlich getan? Verschwinde und du kriegst eins aufs Maul. Kapiert? Ja, ja. Also verpiss dich hier. Bring dich ab. Ich gehe ja schon. Sie haben mich rausgeschmissen, stimmt's? Was? Ich hab's geahnt. Heike, was machst du denn hier? Ich hab gedacht, ich bin hier ganz allein am Strand. Was hast du gesagt? Sven und Chris, die haben dich rausgeschmissen. Wie kommst du denn darauf? Ich bin von allein gegangen. Ich wollte noch mal hierher. Ich mag es, wenn das Meer so rauscht. Besonders abends, wenn alles ringsum still ist. Wenn alles ringsum still ist? Wie redest du denn? Wie soll ich denn reden? Naja, so ein bisschen daneben. Voll krass, wenn überall tote Hose ist und das Meer so geil rauscht. Besser? Ja klar, reden doch alle so. Eigentlich wäre ich auch gern so wie alle. So wie Sven und Chrissy etwa? Jedenfalls würde keiner mehr über mich lachen. Ich hab recht gehabt. Die haben dich doch aus dem Zimmer geschmissen. Die haben dir mit Klappe gedroht, wetten? Ach. Mach dir nichts draus. Sven und Chrissy sind die Stärksten in der Klasse. Die machen das immer so. Ich geh dann mal wieder. Tschüss, Hermann. Du wirst dich schon unterkriegen lassen. Hey, guck mal, wer da angeschissen kommt. Unser Hirni. Also, Chrissy, lass ihn doch mal jetzt in Ruhe. Danke. Vielleicht ist er ja gar kein Hirni. Vielleicht kann er ja was für uns tun. Würde ich schon. Er würde. Und du bist so gemein zu ihm. Also war nicht so gemeint, okay? Schon vergessen. Hast du Zigaretten? Hab ich nicht. Das trifft sich ja. Wenn deine alle sind, musst du ja sowieso mal los, oder? Aber... Wir rauchen die mit dem großen Mundstück. Du weißt schon. Chrissy, erklär ihm, was läuft. Das läuft ganz einfach. Der Automat ist an der Tankstelle. Und die wollt ihr ja wohl finden. Aber... Ich dachte, du willst uns helfen. Die Haustür ist doch jetzt zu. Ich sag's doch, er ist voll daneben. Okay. Mir wird schon was einfallen. In einer Woche frisst er uns aus der Hand. Wetten? Ich krieg den so weit. Wart's nur ab. Hallo, Hermann. Wo kommst du denn jetzt her? Von draußen. Frische Luft schnappen. Frische Luft. Es ist nach 21 Uhr. Du kennst die Hausordnung? Ab 20 Uhr darf niemand mehr ohne Erlaubnis das Internat verlassen. Bravo. Da haben wir einen ganz intelligenten Zeitgenossen. Weiß alles, hält sich trotzdem nicht dran. Welche Marke rauchst du? Wie bitte? Light oder ohne Filter oder selbstgedrehte. Zeig mal. Gut. Dann werde ich eine Taschenkontrolle anordnen. Nein, ich... Stimmt. Ich war an der Tankstelle und habe Zigaretten gekauft. Im Automaten. Du bist heute den ersten Tag hier und siehst voll durch. Alle Achtung. Wie lange rauchst du schon? Weiß nicht genau. Ich denke schon immer. Du denkst. So, so. Pass auf. Wir machen das jetzt ganz anders. Komm mit. Wer ist auf die Idee gekommen, Hermann zur Tankstelle zum Einkaufen zu schicken? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Was sollt ihr denn einkaufen? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Ja. Frau Klein, es ist so, wie die Jungs sagen. Mich hat keiner geschickt. Verstehe. Haben wir also noch einen Kettenraucher? Überhaupt nicht. Ist doch gar nicht wahr. Doch nicht Kette. Ich rauche nur abends mal eine. Zur Entspannung. Zur Entspannung. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist mir doch ziemlich egal, ob ihr in 30 Jahren an Lungenkrebs oder an Herzinfarkt sterbt. Gute Nacht, die Herren. Machen die Daumen. Ja. Ich geil. Das hätte ich dir wirklich nicht zugetraut, ehrlich. Danke. Voll cool, ey. Sag mal, wir sind im Moment ein bisschen nicht ganz so flüssig. Ja, na klar. Das geht in Ordnung. Hier, die Schachtel ist mein Einstand. Ey, danke, echt geil von dir. Ey, super. Wow, oh geil, wer ist hinüber? Klatschend weg. Und da, noch einer. Scheiße, das war daneben. Und jetzt gleich drauf einmal. Oh. Wahnsinn. Klatsch und er ist bereit. Geil. Na los, Hermann. Jetzt du. Ich hab sowas noch nie gemacht. Ich glaube, ich kann das nicht. Er darf nur Teletubbies gucken. Oder Sandmännchen. Quatsch. Ich hab ja gar keinen Fernseher. Echt? Ach du Scheiße. Dann mach mal. Dann nutzt das Ding hier aus. Kannst ja mal probieren. Ich könnte den ganzen Tag spielen. Das ist so geil, ey. Wo muss ich denn drücken? Hier, der für vorwärts und mit dem stehst du wieder auf. Alles klar? Na mach mal, los, mach. Der Knopf hier, Hermann, nicht der. Daneben. Mensch, du musst sie abschießen, sonst bist du tot. Schon wieder daneben. Oh, du Wahnsinn. Musst üben. Am Anfang war ich auch nicht so gut. Scheiße. Es muss dir Spaß machen zu töten, dann triffst du auch. Ich weiß nicht. Warum soll mir Töten Spaß machen? Oh, Mensch, Hermann. Das ist doch nur ein Spiel. Das ist doch nicht in echt. Gott, lass es sein. Mach aus. Liebe Mama, vielen Dank für deinen Brief. Ich finde es toll, dass du ein ganzes Pfund zugenommen hast. Wenn du jetzt jede Woche ein Pfund zunimmst, dann bist du bald rund wie ein Elefant. Ist ja nur Spaß. Ach, das wollte ich dir noch erzählen. Stell dir vor, Walter spielt genauso gerne Schach wie ich. Aber ich glaube, ich bin ein ganz kleines bisschen besser als er. Hermann, kommst du heute Nachmittag mit zum Strand? Weiß nicht. Mal sehen. Ich könnte dir was zeigen. Was denn? Ein Geheimnis. Was denn für ein Geheimnis? Erfährst du noch früh genug? Hermann, Mann, jetzt komm doch mal, wir warten auf dich. Hermann! Naja, ich glaube, heute geht's doch nicht. Hermann, komm her, lass doch die Schnalle. Oder willst du lieber Händchen halten mit Heike? Du, ich muss jetzt los. Schon verstanden. Sven und Chrissy, die schreien und du springst. Was willst du eigentlich? Ich hab gedacht, du bist nicht ganz so bescheuert. 20% Sven von Sven. Ja, was ist denn? Wie viel ist 20% von 350? Ich glaube... Nicht glauben, rechnen. 70. 70? Ah, wenn du mir jetzt noch sagst, wie du auf das Ergebnis gekommen bist, ist es eine glatte 1. Oh, Inspiration. Verstehe. Deine Inspiration heißt Hermann. Hermann, das kannst du noch nicht wissen. Sven ist ein so hoffnungsloser Fall. Eine richtige Antwort von ihm wäre eine Sensation. Es nützt also nichts, ihm vorzusagen. Hm. Wieso bin ich ein hoffnungsloser Fall? Bloß weil mich diese Mathe-Scheiße nicht interessiert. Ich hab ihn nicht vorgesagt. Gut. Dann weißt du auch nicht den Lösungsweg, oder? Hermann, wie rechnet man 20% von 350? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Uli, gibst du einen Becher? Ich finde es sehr widerlich, wie du dich zum Affen machst. Ich wette, du kannst Prozentrechnung. Was geht denn dich das an? Stimmt. Eigentlich kann es mir ja egal sein, aber... Und warum ist es dir da nicht egal? Ich finde es blöd, den Doofen zu spielen. Nur um Sven und Chrissy zu imponieren. Wer sagt dir, dass ich den imponieren will? Sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Hey, Hermann! Komm rüber, jetzt Action! Na los, Hermann, lauf! Du gehst mir ganz schön auf die Nerven, weißt du das? Hopp, hopp, beeil dich! Lass sie nicht warten! Was hängst du denn dauernd mit der rum? Mach ich ja gar nicht. Sie hat mich angequatscht. Weiber sind alle blöde. Das musst du jetzt mal endlich merken, klar? Ja. Heike ganz besonders. Die denkt, sie ist was Besseres. Wieso das denn? Eben eingebildet. Ach, vergiss es. Also Mama, ich bin noch kein Baby mehr. Natürlich setze ich die Kapuze auf bei Windstärke 10. Da musst du dir nun wirklich keine Sorgen mehr machen. Sag mal, wie war das eigentlich bei dir, als du zur Schule gegangen bist? Fandest du da auch alle Jungen blöd? Mir geht's nämlich so. Ich finde alle Mädchen blöd. Besonders eine, weil die denkt, sie ist sonst was. Aber ist ja auch egal. Ansonsten läuft alles super. Die hat eine. Ehrenwort. Woher weißt du das? Die liegt doch nicht einfach so rum. In einer Schublade, unter der Verkaufsdecke. Hab's durch einen Zufall gesehen. Eine richtige Pistole? Ja. Geil, wollte ich schon immer meine Hand haben. Wir müssen uns das Ding auf jeden Fall besorgen. Ja, toll. Wie willst du das machen? Vergiss es. Und außerdem, meine Alten drehen durch. Waffen und Drogen, da sehen die rot. Es wird schon nicht rauskommen. Lass mich nur machen. Und Hermann wird uns dabei helfen. Hermann! Ja? Komm mal her. Sag mal, unter uns, wenn du schon keinen Fernseher hast, hast du wenigstens einen richtigen Walkman? Walkman habe ich. Zeig mal her. Oh Gott, echt krass. Da kriegst du ja einen Gehörschaden. Wenn du willst, kannst du meinen haben. Der ist zwar nicht mehr ganz spitzenmäßig, aber besser als deine Krücke allemal. Willst du? Und ob? Gerne. Hey, danke. Schon gut. Sag mal, habt ihr Lust? Ich hab ein neues Spiel. Ganz geil. Geht um Negerklatschen. Wir können ja Heike fragen, ob sie mitspielen will. Heike? Wieso das denn? Das war ein Joke. Nigger ist ein Schimpfwort. Afrikaner oder Farbiger heißt das. Bloß weil sie jahrelang mit denen im Busch war. Sie hat in Afrika gelebt? Gott, ey, in Afrika war ich schon 2 Mal im Urlaub. Wow. Aber Nigger ist wirklich ein Schimpfwort. Na, was ist? Wollen wir nur Nigger klatschen oder nicht? Oder Moorhuhn. Warum spielen wir nicht das? Mann. Moorhühner sind was für Babys. Nee, lass doch mal. Die Moorhühner sind doch voll okay. Das muss ja nicht immer nach deiner Nase gehen. Mensch, Chrissi. Ach, leck mich. Liebe Mama, ich hätte nie gedacht, dass alles so viel Spaß machen kann. Schule und Kumpels. Und überhaupt alles. Ich habe nämlich ein Tor geschossen. Irre, was? Unsere Klasse hat gegen die aus der 7. Fußball gespielt. Und ich bin gelaufen und gelaufen. Und dann habe ich geschossen. Und der Ball war drin. Der Torwart hat nur geglotzt. Am Ende haben wir zwar verloren. Naja, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Heute hat mir Walter sein Walkman geschenkt. Ich wollte das Geschenk nicht annehmen, aber Walter hat drauf bestanden. Hey, Heike. Hi. Ich hab dich gesucht. Haben es Sven und Chrissy auch erlaubt? Warum bist du immer so eklig? Ich schleim nur nicht rum. Du hast aber auch nicht immer recht. Warum hast du mich gesucht? Ich hab gehört, du hast schon mal in Afrika gelebt. Und? Nichts und. Mich interessiert das eben. Ich war noch nie weg. Nicht mal im Urlaub. Wir haben in Nairobi gewohnt. Das ist die Hauptstadt von Kenia. Also meine Eltern wohnen noch dort. Vorher waren wir 3 Jahre in England, noch vorher in Schweden. Toll. Du bist echt zu beneiden. So toll ist das nicht. Immer wieder andere Leute, andere Schulen, eine andere Sprache. Das wollte ich nicht mehr. Und so haben mich meine Eltern hier in das Internat gesteckt. Kommen sie dich besuchen? Nee, keine Zeit. Meistens fliege ich zu ihnen. Die ganzen Ferien und so. Ganz alleine? Hast du da keine Angst? Nee, da braucht man keine Angst haben. Ist nur langweilig. 11 Stunden Flug. Langweilig? Naja. Du hast wirklich niemals Angst, was? Nicht im Flugzeug. Angst habe ich in dunklen Kellern oder in der Nacht, wenn man immer so komische Geräusche hört. Genau. Oder wenn ich ein Buch lese. Wenn da was Schlimmes passiert, denke ich immer, mir passiert das auch gerade. Stimmt. Und dann gucke ich unter das Bett und traue mich nicht mehr aus dem Zimmer. Genau. Zeigst du mir jetzt dein Geheimnis? Hermann? Ja? Es ist einfach nur eine Wette und wir wollten dich fragen, ob du uns dabei helfen kannst. Gerne. Aber ob ich es auch kann? Nicht, dass ich es nachher verbocke. Ach, du schaffst das schon. Ich würde sagen, wer, wenn nicht du? Okay. Und was soll ich machen? Ein bisschen Schauspieler. Ich? Ja, klar, du. Oh Gott. Ich verstehe nur Bahnhof. Pass mal auf. Tankstelle, Tankfrau, Zigarettenautomat. Soweit alles klar? Ich denke schon. Tja, unser Problem ist, wir kommen nicht mal mehr in die Nähe von Zigaretten. Weißt du, das ist nämlich so, die Kleine hat die Tussi von der Tankstelle beschwatzt. Dass die uns nicht mal in den Automaten lässt. Verstehe. Jedenfalls stehen wir völlig auf dem Schlauch. Und was genau soll ich jetzt tun? Pass auf. Du spazierst einfach auf der Straße an der Tankstelle vorbei. Und ein paar Meter nach dem Zigarettenautomaten lässt du dich fallen. Und schreist wie am Spieß. Als ob du schlimm gestürzt wärst. Okay? Ah! Hilfe! Ah! Was ist denn passiert? Hast du dir wehgetan? Mein Bein! Es tut so weh! Zeig mal hier. Ah! Warte hier. Ich hole einen Arm. Los jetzt. Und wenn die Schublade abgeschlossen ist? Quatsch. Wenn jemand sie bedroht, dann brauchst du die Waffe doch sofort. Dann kannst du nicht erst noch im Schlüssel kramen. Mann! Geil! Gib mal her. Wir müssen weg. Sie kommt. Schnell. Los! Ja, Bellmann mein Name. Tankstelle an der Waldallee. Hier liegt ein verletzter Junge auf der Straße. Nein, nein, keine Lebensgefahr. Er hat sich den Fuß verletzt, scheint aber sehr schlimm zu sein. In 20 Minuten. In Ordnung. Alles wird gut. Der Krankenwagen kommt gleich. Hey. Wo bist denn du? Der ist doch nicht etwa abgehauen. Hat mich voll verarscht. So ein kleiner Mistkerl. Hermann, du warst echt spitze. Danke. Tom Hengst ist ein Scheiß gegen dich. Hier, rauch erst Beine. Hast du dir echt verdient? Nee, danke. Raucht ihr mal. Steht auf Gummibärchen, was? Rechts für euch länger. Sobald dürfen wir uns an der Tankstelle nicht mehr sehen lassen. Du darfst dich nicht mehr sehen lassen. Wir waren ja gar nicht da. Stimmt's, Chrissy? Und das ist dein großes Geheimnis? Ich sehe nur einen großen Stein. Du wolltest nicht lachen. Aber ich lache ja gar nicht. Siehst du die Vertiefung in dem Stein? Aber wo ist da das Geheimnis? Hör doch mal. Hörst du es? Verrückt. Und wenn der Wind stärker wird, wird es noch lauter. Schön, oder? Ja. Ich könnte stundenlang zuhören. Findest du das doof? Überhaupt nicht. Woher weißt du das mit dem Stein? In Nairobi, da hatte ich ein Kindermädchen. Asina? Ja. Sie kam aus einem Dorf. Da gibt's nur Palmen und Holzhütten. Kein Strom und kein Wasser. Von ihr habe ich unheimlich viel gelernt. So Sachen eben, von denen die Leute hier keine Ahnung haben. Mama, entschuldige, dass ich ein paar Tage nicht geschrieben habe. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich zuerst an dich, ob du auch gut geschlafen hast und keine Schmerzen. Und dann weiß ich, dass ich dich ganz doll lieb habe. Hier ist prima. Wenn wir hier ballern, hört uns kein Mensch. Erstmal müssen wir nachgucken, wie viele Patronen überhaupt noch drin sind. Und wenn sie gar nicht geladen ist? Wozu hat sie die Pistole dann? Die ist sicher geladen. Guck doch mal rein. Ich? Zu feige, was? Du musst den Lauf von dir weghalten, dann kann dir gar nichts passieren. Ich schlau mir nicht so auf. Ja, dann mach. Aber wie geht das Ding auf? Oh, ich dachte, warte, du weißt mal alles. Ja. Sechs Patronen, noch sechs Schuss. Gib her! Nein, ja, da ist sie. Ich will die aber, ich will zuerst schießen. Warum denn du? Mann, welche Idee hast du, blöd, ja? Nein, hab ich die Pistole. Ja, aber trotzdem, gib sie jetzt her, Mann. Sven, Chrissy, aufhören. Sofort aufhören. Was habt ihr denn da? Eine Pistole? Und wo habt ihr die her? Gefunden. Ist das eine richtig echte? Sieht so aus. Wir können das mal ausprobieren. Bloß nicht. Das ist viel zu gefährlich. Wir müssen das sofort der Kleinen melden. Oder gleich der Polizei. Bist du verrückt? Wir meinen gar nichts, kapiert? Dann sind wir das Ding ja los. Erst ballern wir mal ein bisschen durch die Gegend. Chris hat recht. Ihr seid wahnsinnig. Da mache ich nicht mit. Willst du uns verpfeifen? Willst du das? Nein, natürlich nicht, aber... Du machst mal nicht in die Hosen. Pass auf, ich zeig dir, wie es geht. Nein, ich will das nicht. Ich hasse das. Also wenn er nicht will, dann lass ihn doch. Ja, Mann, du bist und bleibst eine Memme. Und mit sowas ist man nun befreundet? Ich habe noch nie eine Pistole in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich zeig's dir. Hier, guck mal. Zielen, entsichern, abdrücken. Ganz einfach. Und dann knallt's. Also mach. Aber worauf soll ich schießen? Wohin du willst. Aber bloß nicht auf uns. Am besten ich ziele aufs Meer. Da kann ich wenigstens niemanden treffen. Mach schon. War das geil, hä? Oh, laut. Viel zu laut. Hier, nimm sie wieder. Das ist nichts für mich. Hermann, du sagst kein Wort über die Pistole. Zu niemanden. Klar? Klar, natürlich. Wir sind Kumpels. Vergiss das nicht. Nein, ich vergesse es nicht. Hoffentlich hält er dicht. Was denkst du, warum ich ihn unbedingt schießen lassen wollte? Weil er dann garantiert die Schnauze hält. Er ist doch selber dran. Genial. Hier, der zweite Schuss ist deiner. Nee, mach du zuerst. Du hast schließlich nach den Patronen geguckt. Ja, okay. Haben wir ein Ziel? Siehst du das Schild dort auf der Düne? Du meinst den Wegweiser. Genau. Jeder hat zwei Schuss. Wer trifft, hat gewonnen. Mist, daneben. Jetzt du. Okay. Zielen. Entsichern. Und... Ach du Scheiße. Was war denn das? Keine Ahnung. Lass uns lieber verschwinden. Los, weg hier. Wir müssen ganz schnell ins Internat zurückkommen. Mir ist so schlecht. Ich kann nicht mehr laufen. Reiß dich zusammen, Chrissy. Hermann, gib uns schon ein Alibi. Wo hast du die Pistole? Sie ist so näher. Oh Gott. Oh. Geschafft. Hör zu, wir waren den ganzen Nachmittag hier in unserem Zimmer und haben uns nicht aus dem Haus gerührt, verstanden? Wir hätten nicht weglaufen dürfen, wir hätten helfen müssen. Hermann wird das bezeugen. Der hat uns das Schachspielen beigebracht, okay? Wo willst du denn jetzt hin? Einen Krankenwagen rufen. Bist du verrückt? Bleib hier und beruhig dich. Hermann, da bist du endlich. Warst du bis jetzt am Strand? Pass auf. Ich habe dich überall gesucht, weil ich dich was Dringendes fragen wollte. Was machst du eigentlich in den großen Ferien? In den großen Ferien? Da bin ich zu Hause mit meiner Mutter. Ja. Warst du schon mal in Portugal? Nein. Ah, das ist nämlich so. Meine Eltern, die haben ein Ferienhaus in Portugal und da fahren wir 14 Tage in den Ferien hin. Und weil in der Gegend sonst niemand ist, mit dem man was unternehmen kann, haben mir meine Eltern erlaubt, meinen besten Freund mitzunehmen. Und da dachte ich direkt an dich. An mich? Aber was ist mit Chrissy? Ach, Chrissy ist immer in den Ferien bei seinem Vater in Amerika. Stimmt's, Chrissy? Ja, Willst du? Du bist eingeladen, kostet dich praktisch nichts. Na klar. Das wäre toll. Nicht auszudenken. Ich war überhaupt noch nie im Ausland. Ich werde meine Mutter fragen. Aber sie hat bestimmt nichts dagegen. Ja, dann frag sie. Es wäre irre, wenn du mitkommst. Ach, noch was. Heute Nachmittag waren wir alle drei hier im Zimmer. Du hast uns das Schachspielen beigebracht. Ist doch so, Chrissy. Ja. Es könnte ja sein, Hermann. Es fragt dich jemand. Alles klar. Wenn mich jemand fragt, haben wir den ganzen Nachmittag hier Schach gespielt. Was denn sonst? Ehrenwort? Ehrenwort. Heute Nachmittag ist eure Mitschülerin Heike Schwarz auf dem Dünenweg angeschossen worden. Zum Glück ist Heikes Verletzung nicht lebensgefährlich. Sie hat eine Schusswunde am rechten Arm. Heike wird gerade im hiesigen Krankenhaus operiert. Das ist alles unvorstellbar. Ich bin völlig geschockt und durcheinander. Wie uns die Polizei mitgeteilt hat, handelte es sich um einen Querschläger aus einer Pistole. Was ist denn mit dir? Hey, was ist denn los? Wenn sie nun tot gewesen wäre. Ist ja nur der Arm. Bloß der Arm? Ja. Wir hätten die Pistole niemals anfassen dürfen. Pistole? Was für eine Pistole? Weißt du was von der Pistole, Chrissy? Naja. Chrissy, wir hatten ja eine Pistole. Woher denn auch? Aber wir müssen uns doch melden. Hast du sie nicht mehr, Anne? Aber die Polizei wird... Was wird die Polizei? Die Polizei wird gar nichts. Uns kann keiner was beweisen. Wir haben den ganzen Nachmittag im Internat Schach gespielt. Stimmt doch, Hermann. Du hast uns dein Ehrenwort gegeben. Aber da wusste ich nicht... Was? Na, spuck's aus. Dass ihr auf sie geschossen habt. Ich hab nicht auf sie geschossen. Ich hab nicht auf sie geschossen. Wir haben Heike überhaupt nicht gesehen. Wir haben überhaupt niemanden gesehen. Der Schuss ist am Eisenpfeil abgeprallt. Aber Heike liegt im Krankenhaus. Denkst du, sie wird schneller gesund, wenn du der Kleine oder der Polizei was erzählst? Nein, aber... Vergiss nicht, du hast auch geschossen. Ich hab mit der Pistole aufs Meer gezielt. Da war niemand. Auch kein Pfahl. Bist du dir da ganz sicher? Du kannst da noch nicht mal richtig zielen. Du triffst ja regelmäßig daneben. Denk mal an das Videospiel. Dann der Wind dazu. Der kann so eine Kugel ganz schön abtreiben. In eine völlig andere Richtung. Das kann doch gar nicht sein. Ich an deiner Stelle würde die Schnauze halten. Kapiert? Sonst bist du am Ende selbst noch dran. Liebe Mama, mir geht's gut. Hier im Internat gibt's nichts weiter Aufregendes. Alles ganz normal. Mach dir keine Sorgen um mich. Einen dicken Kuss. Dr. Weber in den OP, bitte. Dr. Weber, bitte. Hallo. Ich hoffe, ich störe nicht. Hier, das ist für dich. Danke. Eine Muschel. Ist die schön? Ich hab gedacht, weil du bestimmt Sehnsucht nach dem Meer hast. Und nach deinem Stein. Und die Verletzung? Ist sie sehr schlimm? Es geht. Wenn ich Schmerzen bekomme, dann geben sie mir Tabletten. Wie lange wirst du noch hier bleiben müssen? Vielleicht eine Woche. Aber dann holt mich meine Mutter ab und wir fliegen zusammen nach Kenia. Du kommst gar nicht mehr ins Internat zurück? Nein, meine Eltern haben Angst, dass sowas hier wieder passiert. Und ich auch. Ich meine, sie haben den Täter ja noch nicht gefasst. Bevor die Polizei den nicht eingesperrt hat, traue ich mich nicht mehr in die Gegend. Vielleicht kriegen sie ihn ja. Das wäre besser. Und wenn sie ihn kriegen, dann würdest du bleiben? Ja, eigentlich schon. Wir müssen was sagen. Die Polizei wird rausbekommen, dass wir es waren. Die Polizei kriegt gar nichts raus. Wir müssen bloß die Schnauze halten. Uns hat niemand gesehen. Aber wenn wir es von selber zugeben... Du glaubst, wenn wir es von selber zugeben, dann wird es schon nicht so schlimm werden? Nee, du... Also, wir wissen noch nicht, wer die Waffe gestohlen hat. Und wir wissen auch nicht mit Sicherheit, ob der Dieb auch der Schütze ist. Die Vermutung liegt aber nahe. Euer Internat befindet sich in unmittelbarer Nähe zu dieser Tankstelle, sodass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass einer oder mehrere eurer Mitschüler als Täter in Frage kommen. Oder ein Lehrer, oder die Putze, oder der Hausmeister. Sven! Bitte. Nein, nein. Er hat völlig recht. Sehen Sie? Theoretisch gesehen. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass derjenige oder diejenigen, die die Waffe gestohlen haben, nicht das erste Mal in dieser Tankstelle gewesen sind. Es muss vorher ausgekundschaftet worden sein, wo die Waffe aufbewahrt wird. Und Frau Bellmann hatte kürzlich ein merkwürdiges Erlebnis mit einem Jungen, den sie auf etwa 12 Jahre schätzt. Sie ist sich sicher, dass sie den Jungen wiedererkennen würde. Ach du Scheiße. Bleib cool, Chrissy. Sie hat doch nur Hermann gesehen, also mach keine Panik. Der da. Der war's. Da bin ich mir ganz sicher. Dieser Junge hat Ihnen die Pistole gestohlen. Hab ich nicht. Aber sicher doch, als ich zum Telefon bin, um den Krankenwagen zu rufen. Er hat vor der Tankstelle gelegen und gejammert und geschrien. Und als ich zurückkam vom Telefonieren, war er nicht mehr da, spurlos verschwunden. In der Zeit hat er sich die Pistole geschnappt. Hab ich nicht. Ehrenwort. Ehrenwort. Auf dein Ehrenwort, da ist geschissen. Bitte, bitte. So, die anderen können gehen. Vielleicht war ja alles wirklich ganz anders, Frau Bellmann. Ihnen gehört doch die Pistole. Sie sind für Ihre sichere Verwahrung verantwortlich. Eine Mitschuld trifft Sie in jedem Fall. Das gibt's doch wohl nicht. Ich bin auf die Straße gerannt, weil jemand Hilfe brauchte. Ein Notfall. Übrigens, wo steht denn Ihr Telefon? Na, neben der Kasse. Auf der Verkaufstheke. Und wo bewahren Sie Ihre Pistole gewöhnlich auf? In einer Schublade. Und wo befindet sich die Schublade? In meiner Verkaufstheke. Und auf der Verkaufstheke steht auch das Telefon. Sag ich doch. Mhm. Wenn es sich so verhält, dann kann der Junge die Pistole gar nicht genommen haben. Er lag auf der Straße, Sie sind zum Telefon, was auf der Verkaufstheke steht, in deren Schublade sich die Waffe befand. Und warum hat er dann so eine Show abgezogen? Ja, stimmt. Wieso bist du einfach weggerannt? Du wusstest doch, dass er einen Krankenwagen rufen wollte. Das stimmt doch alles hinten und vorne nicht. Weißt du, Hermann, was ich glaube? Du hast diese Bein-Kaputt-Komödie gespielt, um Frau Bellmann aus ihrer Tankstelle zu locken. Und als sie bei dir auf der Straße war, haben deine Komplizen die Pistole genommen. So war's doch, nicht? Nein, ich hab keine Komplizen. Aber ja, du verpfeifst niemanden. Du bist ja ein Held. Frau Bellmann, ist Ihnen klar, bevor die Sache nicht restlos aufgeklärt ist, stehen Sie ebenfalls unter Verdacht. Na toll. Das hat man nun davon, wenn man helfen will. Also, die Polizei sagt, dass du die Pistole gar nicht geklaut haben kannst. Dann ist doch alles super. Gar nichts ist super. Ihr habt mich belogen. Ich dachte, ich helfe euch, damit ihr Zigaretten ziehen könnt. Beim Pistolenklauen hätte ich nie mitgemacht. Und jetzt liegt Heike im Krankenhaus. Und wenn der Täter nicht gefasst wird, dann kommt sie auch nicht wieder ins Internat zurück. Warum das denn? Weil sie Angst hat. Angst, dass sowas nochmal passiert. Weil sie nun hier ist, das kann uns doch sowas von... Hermann aber nicht. Der geht doch mit dir. Gar nicht. Gib's doch zu. Du hast sogar ein Geschenk mit ins Krankenhaus genommen. Das ist ja stark. Der steht auf Weiber. Gott. Ich finde, ihr solltet zugeben, dass ihr die Pistole geklaut habt. Wir haben das Ding geklaut, na und? Aber wer hat auf Heike geschossen? Darum geht's doch. Und geschossen hast auch du. Aber... Halt die Schnauze, Chrissy. Also, wenn du uns verpetzen willst, dann verpetze ich gleich mit. Ich verpetze euch nicht. Das hätte ich schon lange machen können. Ey, denkst du, wir sollen etwas selber zu den Bullen gehen? Das kannst du dir aber abschminken. Aber ich will doch nur, dass niemand mehr Angst haben muss. Und außerdem, die Polizei verdächtigt auch die Tankfrau. Na klar, also ihre Waffe. Oh, stimmt. Das könnt ihr doch nicht machen. Dann nimm du doch die Schuld auf dich. Liebe Heike, ich schreibe dir einen Brief, weil du die Wahrheit wissen musst. Ich habe die Pistole nicht gestohlen, aber ich habe mit ihr geschossen. Dabei ist es dann passiert. Ich habe nicht auf dich gezielt, oder so. Ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Das musst du mir glauben. Es tut mir unheimlich leid, dass du Schmerzen hast und im Krankenhaus bist. Ich würde alles tun, damit du mir verzeihen kannst. Aber jetzt willst du mich bestimmt nie mehr wiedersehen. Wir haben alle drei geschossen, aber du hast Heike getroffen. Das kann keiner beweisen, du auch nicht. Es ist aber die Wahrheit. Sie hat geschrien, als du geschossen hast. Dann geh doch hin und quatsch es aus. Wenn sie mich am Arsch kriegen, werde ich sagen, wie es gewesen ist. Mann, ja, freu dich. Und jetzt musst du uns nur noch sagen, wo du die Pistole her hast. Du kannst sie nicht in der Tankstelle gestohlen haben. Und du hast gesagt, du hast auch keine Komplizen. Also? Am Strand. Am Strand? Einfach so? Sie lag einfach so im Sand? Du hast die Pistole genommen, entsichert und geschossen. Genau. Wie viel Schuss hast du abgegeben? So viel, wie drin waren. 8. Genau, 8. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. 8 Schuss bei diesem Kaliber. Und worauf hast du gezielt? Auf gar nichts. Einfach so in die Luft. Aha. Und dann? Dann habe ich die Pistole weggeworfen und bin ins Internat gelaufen. Eines ist jedenfalls klar. Du hast die Pistole nicht gestohlen und du hast auch nicht auf das Mädchen geschossen. Aber... Kein Aber. Wir kriegen noch raus, wer es gewesen ist. Tag auch. Herein. Herein. Frau Klein hat mir gesagt, dass ich dich besuchen soll. Ich habe ihr nicht gesagt, du sollst. Nur wenn du willst. Komm noch rein. Es tut mir alles so leid. Das musst du mir glauben. Was genau tut dir eigentlich leid? Du hast nicht auf mich geschossen. Ich weiß es. Und die Polizei weiß es auch. Warum nimmst du die Schuld auf dich? Ich will, dass die Sache endlich aufgeklärt wird. Und du keine Angst mehr haben musst. Es ist ja nichts aufgeklärt. Warum sagst du nicht, wie es wirklich war? Ich habe auch mit der Pistole geschossen. Selbst wenn ich dich nicht getroffen habe. Aber Angst brauchst du wirklich keine mehr zu haben. Hab ich nicht. Dann kommst du ins Internat zurück? Nein. Sie kommen zurück. Aus Kenia. Deine Eltern. Wir werden in Berlin wohnen. Und da muss ich dann auch zur Schule. Meine Eltern holen mich morgen ab. Naja, wenigstens haben wir uns ja noch einmal gesehen. Freu dich. Berlin ist, naja, echt geil, würdet ihr sagen. Ich würde meinen Eltern gern erzählen, dass ich zum ersten Mal einen richtig guten Freund gefunden habe. Hatte ich nämlich noch nie. Du weißt schon, weil wir immer so rumgezogen sind. Und warum sagst du es ihnen dann nicht? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ob was stimmt? Ob du das wirklich willst. Mein Freund sein. Wie kannst du sowas fragen? Wir sind doch Freunde. Schon immer. Mama, wie kannst du nur denken, ich wäre lieber hier im Internat als mit dir zusammen? Also das stimmt wirklich nicht. Und da musst du nicht immer wieder in Sorge um mich sein. Wenn, dann sorg dich um dich, dass du endlich ganz gesund wirst. Mama, ich muss dir noch was erzählen. Es geht um Mädchen. Naja, so doof sind Mädchen vielleicht gar nicht, wie ich immer dachte. Das hast du ja auch immer gesagt, dass mir Mädchen schon gefallen werden, wenn ich älter bin. Sie heißt Heike. Was mir ungeheuer an ihr gefällt, ihr ist es egal, was andere machen und denken. Sie tut, was sie will und was sie gut findet. Ich will das jetzt auch so machen. Mir geht es gut. Kinderhörspiel von Gabriele Herzog. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann. Musik Lutz Glandin. Hermann Ron Hermann. Heike Friederike Euler. Sven Max Oelze. Chrissy Marcel Walter. Frau Klein, ihre Lehrerin, Heidemarie Schneider. Michaela Bellmann, die Frau von der Tankstelle, Susanna Simon. Der Polizist, Steffen Steglich. Schnitt, Hermann Leppich. Ton, Bernd Friebel. Regieassistenz, Elvira Brunnert. Regie, Barbara Plensert. Produktion, Deutschlandradio Berlin, 2001.